Die Stimme ironisch, weiß wie Karamell, Schoko, Soft Eis. Hab ich dich schon oft veralbert, wenn du kratzt, sitzt und beißt. Kopf an Kopf, Sky and Send, minimale Musik, brachiales Temperament. Ich hab gelacht, weil du stur warst, halt dich im Zaum, Kleines. Unser Tag war das super. Dich zur Weißglut gebracht, doch dann schmilzt das Eis auf deiner Zunge, eine kleine Mogelei. Bleib nicht kalt, oder ist die Titanic an dir gescheitert? Nuck, doch du wusstest zu gut, Smiley, dass ich dich danach auf deinen Schmollmund küsse, weil es doch zeitgleich egal war. Also entschuldige dich bitte. Ach was soll's, ich nehm dich auf'm Arm wie ein Bildjournalist, der einen Mittelweg findet zwischen Realismus und Kitsch, wenn er parodiert, was gerade passiert ist. Ginger Rogers, ich lauf doch nicht als Frau rum. Ey, es gab sonst nichts mehr, ja? Das war das Letzte. Echt? Neben mir Dicksteinengel mit schwarzen Haaren, engen blauen Jeans, ohne ein gewissens Biss, lässig an der Kippe zieht. Nach dem sechsten Mixer nippt und überlegt, ob Kurs davor noch drin ist. Auch nur zum Schein an der nächsten Ecke abwartend auf ne MMS, ein Lebenszeichen noch da zu bleiben. Im gestreiften Pullover feilt Fingernägel, Rhythmisch zur Chartmusik. Emily Karaoke auf dem Sofa, meine heimliche Diva, du warst so sexy. Wenn wir uns streiten, uns mit Vasen bewaffen, Baby, oder Poster zerreißen, dir danach über diese Stirn streicheln und sage leise: Schau mir in die Augen, Kleines. Du fixierst mich misstrauisch, lächelst etwas launisch. Und dieser Blick, dieses Meer an Vertrauen, eigentlich ist dir bewusst, dass wir beide uns brauchen gegenseitig. Blicke sagen mehr als tausend Zeilen. Wir atmen zugleich aus, wir atmen zeitgleich ein. Ich halte dich fest, du schläfst nah an mir ein. Klingt klang und die Straßen werden lang, doch ich mache währenddessen graue Wände lebendig in Langenau und Chemnitz. Unendlich neu, denn das Leben hat mich endlich wieder erfreut. Damals schwor ich mir, ich muss das einfangen bis zu dem Tag, wenn ich es beschreiben kann. Auch wenn das mit uns gemeinsam jetzt schon lange vorbei ist, zeichne ich dir das nicht mit nem Bleistift. Ich widme dir Nachdenklichkeit und ein Lächeln in Reimschrift. Ja, das verlierenden Augen nahe. Aufwachen und erschau noch ungeschminkt diese Traumfrau, die für mich viele Kilometer fährt, sich für mich krank schreibt, yeah. Sein liebenswertes Mädchen, auch wenn wir uns streiten, zum Scheinen oder ernst weit Türen zu schmeißen, ernst gemeint, fauchtet und schreien, dennoch feierten beide diese kleinen Stichelein. Ein bisschen witzig, ein bisschen kindlich gemein, gegenseitig, ich sagte ja und meinte nein. Aber egal, es war zu genial, um ernst zu bleiben, überhaupt dieser Spaß. Tränen gelacht und kaum zu glauben, dich zu haben. Macht high, wie gut wir uns beide leiden. Du siehst so sympathisch, ungemein gut aus, wenn du neben mir liegst in unendlichen Walden. Frisch bezogener Bettwäsche sucht in dir die Controller oder unsere Sony Ericsson Handys. Klingel mich an, okay, aber geh ja nicht dran. Klingelton, Zeit, zu schlechtes Licht zum Schminken. Komisches Essen, da ist ja Fett drin. Komisches Trinken, das ist keine Cola, das ist Pepsi. Offenes Fenster, frische Sommernächte, sitzen mit Taschenlampe unter der Bedecke, zählten Wimpern und schauen Simpsons, Bananenbrot. Beim gemeinsamen Essen am Wochenende schlossen uns ein mit Kartoffelchips und kippen Jim Beam und warfen den Schlüssel aus dem offenen Fenster. Wir hatten uns und unsere Herzen waren verliebt, ja. Bis in die letzte Phase. In jedem Atemzug bis ins Abendrot. Ins Erdgeschoss zog ein Blumenladen, unterm Dach ein junges Paar, die nicht mehr suchte, sondern gefunden hatten. Wie ein Puzzleteil, perfekt und wunderbar, es duftete gut. Jeden Nachmittag nach Rosen und Veilchen, Kippen, Rauch, Kaffee und Farben. Ich las die Zeitung, machte einen Plan, mal hierhin, mal dahin, zeichneten zusammen einen Kunstauftrag. Und Leute laden uns ein zu Geburtstagen, sind ein wundervolles Paar. Und VIP im TC, du hast Geduld, wenn ich mit Kunden labern. Ich hab Geduld im Keller mit deinen Kumpels und Vater. Es gibt viele wunde Punkte wie geschundener Stolz. Überhaupt Geld war da kein Thema, nur die Achtung vor sich selbst. Und das Aussprechen tat gut, vielleicht erinnerst du dich jemals. Eine Liebe ohne Wellen ist ein Feuer ohne Glut und ein Meer ohne Wellen, ohne Strömung, ohne Flut, ein Himmel ohne Sterne. Und wir finden uns im Fernweh in gemeinsamen Verlangen, um den anderen zu kämpfen, bis aus Blut. Die Natur der Bindung entsteht erst unter Testen und die Worte getestet. Funkstille am Headset, leere Akkus oder Handy auf lautlos beim Zischen. Vorwürfe und schlaflose Nächte, Verlust eines Traumes und viele kleine Ängste. Wer sowas nicht kennt oder noch nie erlebt hat, hat nie richtig gelebt oder war nie ein Kämpfer. Keine Natur, die sich entgegengestellt hat, dass man hier etwas wegnimmt, was ihr Leben erst wert macht. für Tattoos oder Street Art und ein Teil meiner Lieder. Ja, fragst ja, fragst ein bisschen. Doch nach einer, ich schreibe dir auch nur Fragezeichen zur süßen Nacht. Doch wenn wir uns das nächste Mal sehen, hab ich etwas für dich. Schmecken die Tage, bitte. Es ist so. Doch nach einem Maskenball endet es meistens ironisch. Die Stimme melodisch und weich. Hingen wir oft in den Seilen nach dem Streit zwischen Bonnie und Clyde, zwischen Sonne und Eis. Keine Option aufzugeben nach dem Training unserer Kindheit. Sind wir Kämpfer Naturen, auch wenn die Wunden bleiben, fühlt es sich elitär an nach nem krassen Streit zu verzeihen. Ich hab dich schon so oft veralbert, wenn du kratzt, trittst und beißt. Kopf an Kopf, Teufel links, Engel rechts. Kopf an Kopf, Teufel links, Engel rechts. Sky and Sand, minimale Musik, brachiales Temperament. Ich hab gemacht, weil dir die Wut so gut stand. Halt dich im Zaum, Kleines. Unser Tag war doch super zusammen. Dich zur Weißglut gebracht, doch dann schmelzt das Eis auf deiner Zunge. Eine kleine Mogelei, Lorelei. Komm, Kleines, trink mit mir noch ein Glas Rotwein und lass uns jetzt endlich aufhören zu streiten. 2013, 2014, es geht weiter. Das war's dafür erstmal mit dem Track jetzt. Ich hoffe, er hat gefallen. Ein bisschen was für die Galionsfigur.